Wilder Wein vor deinem Schloss. Wilder Wein, ich bin bereit. Man meldet Ankunft nur für den König. Gott steh mir bei und öffne deine Tore. Wilder Wein und ganz langsam. Wilder Wein, so warm und feucht. Wilder Wein vor deinem Schoß, wilder Wein, es steht geschrieben, tiefe Wasser kreuzt man nicht, doch meine Lust verlacht die Flügel, wilder Wein. Wie eine Taube, wilder Wein, so nass und heiß.